And now we move on to our next guest. Es bricht das Grün aus seiner Schale. Der Krokus blüht mit einem Male. Rotdrosseln singen unverdrossen. Aus ihren Schnäbeln unverschlossen. Ich hab sie gesehen. Die Luft ist voll mit süßen Düften, die uns erreichen, wenn wir lüften. Im Heizungskeller klopft es munter. In einem Fort, wir gehen runter. Stop, yeah. This is not intention. I'm Manuela. I was also previously in this and the radio. I DJ on Monday and this morning. Yes. But I didn't speak. That's the first time speaking. It's very confusing, no? Oh my god. I have to say everything again. Yes. What about when I was singing? Sing again. Shocking. My microphone was on or? Oh my god, so people think I always talk about over you and with the invisible friend. Yeah, he's crazy. He's discussing with somebody who's not. Well, she is my elf today. I am your Elferich, Alberich. So I have to start from the beginning. Yes. I am Manuela, and I want to say hello to Wolfgang, which is in the, for the next hour, our guest. How? Yeah, I don't, yeah. And I was, as I said before, when the microphone was off, I previously already was in the radio on Monday. I DJ, like DJ Bianca Krug, and today, this morning, I was doing like a YouTube tutorial, mm-hmm. Working girls. Yeah, I want to say a lot. What? Yeah, hello, Manuela. Hi. Nice that you are nice here. Meet you. Really nice that you could come. And I don't know, we spoke with Wolfgang, and the idea was like that he brought with him some like sounds and musics and from his work and from also other artists. Yes, I mean, I take also, you know, I don't know how it works, because Stereo Total, I, you know, I sometimes yeah. write texts for Andreas Dora, Stereo Total, other people, Holger Hiller, but I once wrote the crisis, you mm-hmm. know, uh-huh. and I thought this is so actual. Some years ago, I said, you know, because I don't believe in crisis. It's just mm-hmm. You know, it's just a trick to take money away from people, to say, oh, yeah. we have no money. We have a crisis. There is no money. And then if you look behind, you see, oh, there's a lot of money still, yeah. no? but it goes in other hands. I mean, this is a crisis. Yeah. And maybe this is just a playback from this song, but maybe we can try to sing along. Yeah, maybe I remember my lyrics. I don't know. We can check the lyric on the internet. And also, like yes, live yes, karaoke. Yes, yes, yes. Because we are hyper technologic here. We have records and yes, it's beautiful. The radio booth is actually very nice. So I thought like maybe I have to do a small introduction and. Like just like for yeah. people in case someone okay. don't know that Wolfgang is an artist, composer, writer, and activist, and like yeah, and is active in Berlin since like the 79. The 79. We're not gonna miss that year. 79. Yeah. And is like a founding member of the, like back then it was like founding member of the Tollische Doris. Yeah, with the other HDK student, UDK student, ah, yeah, exactly. yes, Nicolas Uttermühlen. Mm-hmm. And at that time you were a student here, right? Yes, ah, yes, yeah. yes. For luck, you know, I have always cleaning jobs and so on. So I get BAföG stipendium. And I think this shows that so things like that are so important, you know, mm. that you need some years where you don't have a, wir machen ja kein Konzert, also wenn yeah. jemand mit dem Handy dazwischen telefoniert, ist ja nicht so shocking. There's a lot of technology with around us. Guck mal, und ich habe ganz dezent mein Handy ausgemacht. Oh ja, yeah, guck perfekt. Mal. Siehst du, ich bin professionell. Ja, ich habe auch at the end of the Tollische Doris, the work of Wolfgang was very much connected to Iceland. Yes. Yeah, like the focus moved. Yeah, it was, well, you know, when the wall opened in 1989, 1990, I got an invitation to Iceland, and it was mm-hmm. perfect, because then West Berlin was not an island anymore. Yeah. Before it was an island. So I moved to the next island. Yes, exactly. Because things changed much. Mm-hmm. And I mean, I of course, I said, I liked this West Berlin atmosphere very much. It was not very commercial. Mm-hmm. Not at all. Yeah. It was an absolute weak city in yeah. a way, weak yeah. and totally own time. And it's also the reason my new book about the subculture of West Berlin from 79 to 89 has a second title. It's called Freizeit, like okay. free time, you know, because I think this is so important. And in the moment we are mm-hmm. so. The medias are full of people only checking up if they are worse or not worse. It's like Nazi. Yeah. Nazi, yeah, yeah. Other this Sarrazin and so, this is for me like the Nazi thoughts come now in the, you know, by social democrats and from through the middle. Yeah. of society. Shocking. People checking if they are worse or not worse, how much they are worse. And then some people who are not scientists, even like the Sarrazin guy, make some kind of crazy genetic hobby, hobby eugenica. I call them hobby eugenic, but dangerous as well. So that's your last work, because I don't know it. Yeah. It's I don't know it yet. It's like in a book, right? Yeah, this is my last book. It's not yet published. It will. It will be published in end of year. Okay. It's called Subkultur West-Berlin 1979 bis 1989. That's an interesting topic, because like also I don't know. I live in Berlin since 6 years. And yeah. I don't know. I heard like always this question of like arriving late. I think it doesn't matter. I mean, when you arrive somewhere, it doesn't matter at all. I mean, it's often like when Christopher Isherwood, who written this book Goodbye to Berlin, where this film Cabaret was made of, no, later, when he met David Bowie in person, 1977, in West Berlin. They met, you know, David Bowie lived here 3 years and in West Berlin, and then Bowie said to Christopher Isherwood, oh, the 20s have to be so great and so, and then Christopher Isherwood answered Bowie, people always forget that I'm a good writer. So, you know, I think all times are interesting, but of course, I mean, I hope I'm also a good writer, that my book West Berlin shows some, that I really describe some special things, but special things happening all the time. Yeah, and then right in this time you were also had a lot of collaboration with a lot of like artists. Yes. I don't know, maybe we can get inspired by this for like thinking next sounds or something. Ah, okay. Like we should maybe we should play Valeska Gerd's Baby, because Valeska Gerd, I mean, she is born in 1892. Mm-hmm. She died in 1978. And I mean, the first punks who saw her on television were, she became at once fans. Yeah. I was as a little boy sitting in West Germany, and I saw on the television one of the very early first talk shows where she was invited. She was already 84, I don't know, or very old. And then I thought, oh my God, this woman, she's so fresh. She's much younger than all the other people who were, you know, like 30 years younger, 40 years younger than like her. In the studio, and I note, and I was wondering why she is so open-minded. Why? What is the, secret that she is so fresh? You know, when they interviewed her, oh, you met Bertolt Brecht. She said, yeah, he was always so smelling. I'm sorry, I didn't know. It's not allowed to say. Yeah. Of course she knows. Oh, she was asked, and then you saw Metropolis, this film from, and with this buildings, futuristic film. Oh yeah, we find that's very kitsch. You know, and then people sort of, she always destroys expectations from the audience. This was in the 20s when I met Bertolt Brecht, and this was so great. She has no respect. Yeah, and she just say, oh, this was kitsch. We find it kitsch. Konrad Veit was have black hairs, and he was the evil one. Yeah. I mean, she knows that, you know, the evil one has always black hairs, and the good one has blonde hairs. She knows it, that it works, and it works still. Okay, you know, you see it again now, again, always again. Mm. The evil one looks evil, in the normal films. In the film, in good films like Fassbinder, the evil one, you know, looks pretty. Yeah. For example, could also look pretty. Or the bitchy girl is a disabled girl, who has crutches, but she's evil. She's not a good, nice girl, Mm-hmm. And this is the good thing on Valeska Gerd. And she she tried to perform. The baby. She said she wants her music only by vocal things. Yeah. But she's written it in the 30s. This is the concept. Yeah, yeah. Not she has not in the 60s or 70s. It's her concept in the already in the 30s. She said, I want to have a vocal, sound only making by vocals. And I think Nahagen steal a lot of, But now we have a baby. And we have a baby. From 69. Right? Yeah, but it's very, very quiet. Yeah. But then it becomes very loud. I found this video, as a video, it's from 69, during my research about Valeska 3 years ago. Mm-hmm. It was never shown before. And so I realized this as a record. In a radio premiere, maybe, Extra Ansagen. Yeah. Oktober. Yeah. I'm gonna play it now, yeah? Yeah. It's just maybe 4 minutes or so. That's Valeska. Ja, das ist natürlich eine uralte Aufnahme. Ne? Also die ist von 69 und die ist während meiner Recherche, during my research, I found out that there's a video existing from Valeska Gerhardt. I remember. And she is a good example how art exclude people by different reasons, you know. Mm-hmm. Valeska is a good example for excluding by gender, by you know, how, in which group you are, by her Jewish origin. She was atheistic, but then she became Jewish by the Nazis, you know. Yeah, I remember the video from your exhibition last year. I went and Hamburger war, no? Yeah, and I remember. I mean, I have her very much in mind for Fellini film. Yes. Because she plays this medium in this. She was a popular kind of like in the Fellini aesthetic. I think several in more than. No, she's only in one. Only no, one. She's in one. Oh, was ist das hier? Hat ja Skulpturen gebaut, oder wie? Ja, it's a last-minute an die Wand schrauben. Also, ja, last-minute. She was only playing in one Fellini film, and I mean, he just, what we tried to show then in the Hamburger Bahnhof was, you know, that she just used her invitations to perform in a film to show her performance. Mm. You know, nobody ever gets the idea, you know, to just document her performings. Only Schlöndorff, but she was begging. It was 1 year before she died in 1976 or so. Yeah. I mean, it's incredible, no? That a person like this have to ask other people, please make a documentary. Maybe I forgot that. So we have some technical. This because you're very quiet as well, so that you're speaking closer. Do you cut it later? No. No, all this will be like this? Okay. Actually, I felt like because we were speaking before, like the similarity between like our like Nina Hagen inspired. Yeah, but I mean, Nina Hagen, she's crazy, no? Yes, becomes now Christian, and I mean, all the things so happened, but they were all quite bizarre, no? Yeah, because I think she's a bit. She, you know, she like maybe she's very mainstream, Nina Hagen, in a way. Yeah, but I think like for like I don't know the music for me it's like very interesting. Also like the I don't know like the characters. But you know, I mean, I would say Nina Hagen makes never really. It's very eclecticistic music. Yeah. It's never a style. She not create something. Yeah. She don't break something. The only thing I heard from her is that she goes into the church back again, and then she was making electric for the Green Party. Yeah. So very very late. Very. I saw this video where she's feeding chicken with bonbons. Yeah. But I thought like I'm still interested in. There's one song I like very much from Nina Hagen, and I don't know, there's also this like She's making these voices, like, yes, like several characters. She was a big fan, of course. I mean, because yeah. Valeska Getschi plays also in Mrs. Peachum, Drei Groschen Oper, mm-hmm. Three Penny Opera. And of course, in East Germany, Nina Hagen was much more popular, and yeah. everybody knows about Valeska Gerd more. She was more taken more serious. Also, Valeska Gerd was a very left wing person. She published also in communistic newspapers in the 30s. Okay. But she was not a typical stereotype communist, you know. She was not never this kind of ideological fixed, yeah. you know. She was always open-minded. Yeah, so I thought, like, maybe I would like to because I would like to play this song, which I like very much. And yeah. Finally, I found it funny also that, as we said before, I see a lot of similarity yes. in between this Nina Hagen song yeah. and another artist like Berlin Bassett, Running to Rock. Mm-hmm. I found it there's so yeah. much. Like also from the outfit, no? I mean, Valeska Gerd has yeah. black lipstick or yeah. nearly black. She has made her very short hairs, black okay. short hairs, mm-hmm. like a punk. Mm-hmm. I mean, also there's photos from Valeska Gerd with a leather thing. Yeah. Is it my voice? Well, I will meanwhile play the song so we can maybe deal with the technical problem. Mm-hmm. Goes now. Is this? Ja, das ist richtig schön laut. Oh, das ist ja eine, das war eine technische Katastrophe. That's ehrlich? Okay, which is okay. Okay, dann bist du halt leiser, okay. aber naja. Jetzt spielst du jetzt was von Nina Hagen. Okay, okay. Nina Hagen, the born in Czech, and I was saying like how I see this similarity with Planning to Rock. Yeah. And also this like fake voices, no? Like they're... Yeah, with this playing with the Kehlkopf, with the throat, the playing, also Valeska Gerd, she makes like sculptures from the throat. Yeah. And this was called later Neue Improvisationsmusik from the 60s. And yeah. you know, or Yoko Ono and all this stuff mm-hmm. comes later up. But Valeska did it in the 30s already. Yeah. And I see like in this direction from Valeska Gerd to Nina Hagen and okay. maybe to Planning to Rock, there's already some computer modification. Well, I can't play it now. Yeah. Okay. This is again Radio Yerevan with our new. Oh, I'm sorry. You have to turn on the machine. This is Radio Yerevan. My name is Hans Ivanovich Hagen, and this is the news. To talk over the to dub, like several to dub, yeah, Nina Hagen. Until the radio explodes. Yeah, when I used to work in Andersufer in the coffee in the 1980 or so, then Nina Hagen is also a kind of person. She come into a coffee and if she's not in the center of attraction, she leaves very quick. Mm-hmm. She always needs that everybody look to her. Okay. You know, there's other people who are, you know, are happy if they can, like Alfred Biolek or Karl Lagerfeld, who are quite happy if nobody cares. Yeah. You know, and some people just leave. Yeah. Ben Becker also leave at once if nobody asks for an autograph. Mm. I saw her sometimes in Anka Klaus. Who? Nina Agen. Yeah. Sometimes, no. Yes. It was a copy. But there was a television around. Yeah, she would never go. Then. She only. This is not alone. You can differ people. You know, some artists always need that other people look to them, and if they don't, they go leave the place. Yeah. And some people also like it if they're nobody to you know, if they be relaxed or can sit somewhere. Yeah, I'm wondering where actually this kind of artists are during the day. Or on the phone, like Marlene Dietrich. She was sitting always in her bed, and she was phoning to she has a bill of 20,000 a month. Yes, it was so high because she was just making connections. Okay. And then when she was 90 or so, she calls even one on Spiegel because they write she has a heart attack or something like that. And she was calling there, and the man in the Spiegel says, hello, here is Marlene Dietrich. Of course, she thought it's a gag, somebody fake, but it was really her. Yeah. You know? Mm. Also, a friend of mine told a friend of him he got phone calls from her so much, too much. Because she was written a book about her life in East Germany. It was published in East Germany. He sent it to Paris. Mm-hmm. And then half year later, he calls her. Yeah. Called her. And then from then on, he gets always phone calls from her. Hmm. Masses of phone calls. I'm trying to think about what can connect with Marlene Dietrich. Maybe, I don't know, Helfen. No. Helfen, nee. Not really. Nee. Maybe Nico. Nico. She's, you know, there's two very good artists who are very representative for West Berlin or Berlin after the war. This one is Valeska Gert. She chose a continuous thing, and the other is Nico from Christa Päffgen. Yeah. From who are both very unique artists who are never mainstream, but also pop. They were pop and not pop. Mm. Mainstream and not mainstream at all. Yeah. And what about, I get confused with all these things that happen. What about, what do we want to say? What about birds? Birds? Yeah, because I thought like Valeska Gert, and then we had Iceland, and now we should say something about birds also, no? Like, hear something about birds. Yeah, you know, I when I was in 1994 in Reykjavik, the only extinct bird from Europe is a great auk, this kind. You look this, you can't see it on the radio. Mm-hmm. Was ist denn jetzt für Musik? What is that? Ups, ich kann mich nicht konzentrieren. Wenn immer was dazwischen kommt, bin ich ganz nervös. I'm da kann really ich überhaupt nicht weiter erzählen. The piano. The stage. Ich bin immer richtig paranoid. I become paranoid here. And this bird, the great auk, was extinct. And I was interested in, you know, scientists came to other countries and watching strange birds. Mm-hmm. And in Europe, there's only one bird extinct during the last 300 years. This is the only one. This one. Yeah, the other birds, and this is a great auk. And the other birds were extinct by colonializing of the world, mostly. Mm-hmm. North America, Australia, New Zealand, all those islands. Yeah. And I was... Psch, ich kann mich nicht konzentrieren, wenn hier ständig irgendein Telefon klingt, jemand reinredet, dann weiß ich auch gar nicht, was überhaupt aufgenommen wird. Weil es wird ja gar nicht aufgenommen, die Hälfte. Yeah, but then the people can concentrate to our unconcentration. Yeah, because exactly. I can't concentrate if something is going all the time. So we have things. And I have now ketchup on my trouser because somebody eats a sausage here. And I didn't know. Here's to drinking verboten, but everywhere is water around me. Exactly. What are all You know, to tell the thing, you know, the great auk, this bird, on Icelandic Geldfugl, of Deutsche Riesenalk. The last species were just breeding, a couple. breeding, and they were killed by 3 Icelandic fishermen because this bird was so rare that people who collect stuffed birds also want an exemplar of this bird. So the last 2 were killed by 3 fishermen who were very poor, I think, in the order or in Auftrag eines of a Danish rich man who wants to have a stuffed couple also for his collection. So we know very exact about the extinction of this bird in Europe because 10 years after the last were killed, British ornithologists or scientists went to Iceland to make interviews with the 2 men of the 3 who were still living, alive. So we know about the sound the bird made because somebody written it down. And from the 170 extinct bird species from 1700, there's only a sound written down from scientists from 30. So I reconstruct 1994, the bird sounds of this bird by an Icelandic actress. And this was the 150th anniversary or Geburtstag of the extinction of the bird because it's even known the day when the last couple was killed and the egg was falling down and so. It's really so exactly written down. So I asked... Should we listen to it? I made, you know, I make a song, a very sad song, you know, in the style of Bertolt Brecht, the last Gaelvogel, the last, you know, and this is Schwangesang des Riesenalgen. So I make a kind of Bertolt Brecht song out of it with Sir Henry from Volksbühne. This is... Oh, 21. Yeah. You have to, and then you. But this is not the reconstruction of the sound he makes. It was just a gurgling like this. I have it on another record. We can sing on top. Ohne Dorf. Nee, das hört man jetzt nicht, ne? Geht ihr her? Nein, es geht. Gaelfu Glasgow is a rock in the sea. Nur ein Balk. Das war das Stück, genau. Das war, ich habe es genannt, Schwangesang des Riesenalken. Ja, am 3. Juni 1844 wurden die letzten beiden flugunfähigen Riesenalken auf der Insel Elde, das ist die Mehlsackinsel, they were killed. And they are now in Formaldehyd, in a Naturkundemuseum from Copenhagen. They are living now there or laying there in this. And but then there's also this other work from you, which is all with all this like... Yes, I ask friends of mine, all... Ach, habe ich gar nicht dabei, ne? Oder? Doch? Oh, naja. I ask friends of mine, can you reconstruct the sounds of extinct birds after the description of scientists, you know? The scientists, who, sometimes the scientists just write, I mean, for example, somebody would write, this bird makes kook-kook. Yeah. So everybody would say... cuckoo, you know, that you would be able to reconstruct the sounds in a way with voice, with electronic instruments. So 10 friends of mine reconstruct birds, but like Stereo Total and Namosh, Justus Könte, Namosh, Khan. Yeah. Also, but I told them, please don't make jokes, don't make art, don't it's make serious. Music. Make this reconstruction that way that everybody thinks this is this might be a bird. This is a bird. Yeah. This is very important because I think it's very bad art if it's done funny. You know, you think the obvious funny or making jokes or showing how nice I can construct sounds. This is horrible. So it's a work with the scientist value and yes, like and with the ego away with your ego because the ego is not important. Mm-hmm. I want the ego of the bird or the exactly and not the I'm not interested in. We already have a. We have enough egos. Too much. We don't need egos anymore. And so, and then, and this year you combine it also with the with picture, like with drawings. The birds, like this. Yeah, yeah. Because you know, it's like Differenz und Ähnlichkeit is difference and. Similarity, genau. Yeah. And both together, to think both together in the same moment, because, you know, if you're a scientist, see a bird, and he said, this bird has shining feathers, then maybe another scientist would say, have glittering feathers. Okay. So it's not objective. Mm-hmm. And I mean, the scientists were only men in the last century, and there were no women. Maybe women have another kind to describe it by social reasons in this time. Yeah. You know, but also, you know. Mm-hmm. Should we also play it? Maybe we can even play it while we're speaking. No, it's for the birds. Yeah, but this is so. Should we just listen the first? Yeah. Okay. I would really like to. Aber den Anfang, oder? The beginning. Yeah. It's a synchronous voice of Angelina Jolie. It's Claudia Obstadt Mingus, a German dub voice of Angelina Jolie, who's now talking. So it's now illegal. I mean, we need to normal. Yeah, because it's a production from the. I think it's legal here. Really? Okay. Yeah, this video is like. Okay. No rights. Okay. Neuseeländische Schwarzbrustwachtel. Hawaii-Krausschwanz. Hawaii-Krausschwanz. Moho nobilis. Next to nothing is known. Next to nothing is known. Can't hear the whole radio play, but guck mal, look here. How to open? Ah, yeah, you want to open it. Ah, yeah, genau, dann kann ich das durch. So we're not sure what happened with the mixer, probably. Is it like if you could hear. I think from now on, probably there nothing worse is going to happen. No. We have experienced every possible mistakes, right? Yes. We still have the record players with us. I have you also, the Krise is no problem. Okay, the Krise, Should we, I would recommend the reconstruction of sounds of birds. Mm-hmm. But my next radio play I made for Bavarian Radio was Visk ni vasen visk ni kare serie take kanien keha va kate vajenste oder Learning Mohawk in 55 Minutes. In Reykjavik I met a Mohawk Indian, also young boy who said to me, oh, you're from Germany. And he was very excited that I'm from Germany. I thought, I mean, he's a real Mohawk. You know, and I'm grown up with this Karl May and all the stereotypes of the red skin people, blah blah blah. And I said, and I was wondering why he find me interesting from Germany. Yeah. And then he said, "Do you know Nico?" And I said, "You mean the singer from Velvet Underground?" "Yes, yes. I mean the singer from." I said, "Yes. I even saw the last concert she was giving, '88 in West Berlin in the Planetarium." Oh. And I saw also another concert from her And so he said, also Akvira Deka said to me, yeah, he's a big fan of Nico. He was the first time outside from Canada in Iceland. Mm-hmm. So I invite him, if you are ever travel to Europe, we can listen to, we can go to the, to in Berlin, to the graveyard of where Nico is buried. Mm-hmm. And Akvira Deka is one of only 2,000 people who speak the native language. Oh, okay. You relearn it, you mm-hmm. know, because only old people in the age over 70 are wow. able to speak fluently, a few mm-hmm. people. And he is a teacher for this language. Okay. So he translated some songs mm-hmm. from Velvet Underground and from Nico really? Into Mohawk language. Great. You want to hear? Yeah. I definitely. Mean, all tomorrow parties. Yeah. It's even GEMA-frei because nobody knows that this is all tomorrow's parties. Yeah, this no. is from 2006. This was, I taped it just, you know, in my flat. And he sings all tomorrow's parties. What shall the poor girl wear to all this mm-hmm. tomorrow's parties? And this in Kanyenkehar language, which only 2,000 people speak. So it's also not an extinction thing, but it's about, you know, like people have always this cliche, like if you are a Mohawk, you have to be, you know, like a hippie. Okay. But yeah, maybe yeah. you are traditional. You mm-hmm. you are speak. You are mm-hmm. proud of the language and mm-hmm. reactivate it. Yeah. And at the same moment, you like punk. Yeah. And then the white people always have to think everybody else mm-hmm. has an identity, not mm-hmm. themselves. They are could slip into the mask of everybody, mm-hmm. but other people are fixed. Yeah, like black, no, like all this racistic mm-hmm. thinking, you know. Mm-hmm. So he's singing all tomorrow's parties, yeah, maybe. So which number you want to play? It's just the first song, I think. The first song. It's just one. This is just the. Okay, so. Ready in 5 seconds. Ready in 5 seconds. No da ya gam dunya ayun stan yo, ayor hane agudina runya yo. Whoops, let me start over. You're making the second one? Mm-hmm, I made a mistake. Let's get kicking for it. No deyagam dunya ayun stan yu. Ayor aneangundina runya yu. Unka kagoa gakaga yu. Ayor hane gundi narunyan yo. Gat nyaha a o na ye re no na a suntan. Ayerun dasni adirat ne. Zogdan zun santo. No da yagam dunya ayun stan yo. Ayor hane gundi narunyan yo. And Jera te dare au karya a yora ne on gundi narunyanyo o gua na ere ne otgaro gua no na ze watan da ne zok a yerun dans ni adera ne zok dan zun santo. No da yagam danya ayun stan yo. Ayora ne gundi narunyan yo. Yeah, you know, this is when he visited me in Berlin, so I said we go to the graveyard where mm-hmm. Nico is buried. She's in the Grunewald. In the graveyard of the lost souls, where the yeah. people were buried who are not Christianized okay. or commit suicide. Mm-hmm. And so we tape this, and then I visit him in the Mohawk territory. He lives really in this independent area, Mohawk territory, on the opposite of Montreal. Mm-hmm. And I was living there with him in his flat, and then he bought a harmonium, like Nico used a harmonium, you know, to play. Okay. Like, oh, my heart is empty. So we look into the eBay or something, and then comes a couple from Montreal yeah. along, you know, to the Mohawk territory. Uh-huh. It is an independent area with their own parliament, with their own police, uh-huh. with their own fire workmen mm-hmm. and workers. And Also, as there was just election, and mm-hmm. I said, why you don't go, Akvirateka, why you don't go to election of Mohawk territory? Yeah. He says, no, because in our culture, women has a right to vote. Mm-hmm. Only women. Okay. Only women, not men. They vote for men, but the men okay. are just, you know, sie machen gerade something like... Bureaucraten, you okay. know, not they have not, you know, they can't not do what they want, you know, but they were controlled by women. Wow. So I said, and now we have, this is too modern, you know, uh-huh. it's mixed, you know. Mm-hmm. So I ask questions, I'm like, Nico was never imitated by a drag queen because all famous female stars were imitated by drag queens. Yeah. All, you know, Diana mm-hmm. Ross or... You know, all the big stars, Marilyn Monroe, Marlene Dietrich and so. Why Nico was never imitated by a drag queen? So he said mm-hmm. to me, because the Mohawk mainly speak English in mm-hmm. a French-dominated area. No? And so he said, Nico was never imitated by a drag queen. He would just say, a man never dressed up like Nico. And then he translates this sentence into Mohawk language, into Kanyankeha language. So mm-hmm. it shows it's a travesty, like taking another language, you know, it's always a travesty. Yeah. So he was a, the it's called my audio play Learning Mohawk in 55 Minutes, of yeah, course. Which is not possible. Not at all, absolutely not at all. But there's three nice Nico songs, yeah. and I think the best, the most beautiful one is I Be Your Mirror. I Be Your Mirror. Oh. And therefore I call this Transatlantische Spiegelschule, that put some reflections mm-hmm. in it in that way, okay. that, you know, always I Be Your Mirror, reflect what you are. In case you don't know, it's really touchy. If mm-hmm. if then you hear the German translation, Ich bin dein Spiegel, der zeigt, was du bist, falls du es nicht weißt. Mm-hmm. And this is in the right audio play with the voice of Angelina Jolie. Okay. Not the real one. The dub voice, the German dub really voice. Weird to have Angelina no. The context. No, the real. I mean, Claudio Obstadt Minguez is the original dub voice of Angelina Jolie. Yeah. And I was sitting with her, with Claudia mm-hmm. Obstadt Minguez, in a restaurant in Berlin, yeah. and she says some bitchy things about Angelina Jolie. It's wonderful to have the then that's a dub voice. That's a dub voice of Angelina Jolie says, I for my person think she's maybe not so intelligent or something like that. It's so wonderful. Like, and so people stupid. Around you in the restaurant think, I know this one. Yeah. And then Angelina Jolie is talking bad about herself. Yeah. No, it's just that's it. Yeah. Yeah, but it's very close. If you hear people and you know their voices, it's really strange. We definitely have a very, very important record we want to play. Ah, okay. For the last, very, this is the last very record, important, yeah? Yeah. should I tell how yeah, I yeah, got this record? You know, in the 70s, there was a, Brian Eno makes a record with a, he used the voices of the people from Baader-Meinhof group, RAF, Red Army Fraction. And you don't get this record. It was forbidden. I mean, because always thinks there is no censorship in Germany. Of course, Brian Eno is not a fan of Red Army Fraction. Stupid. He just use elements because in this time you can call a hotline, you know, where the police says, please call this hotline. Then you hear the voices of Gudrun Enslin, mm-hmm. Ulrike Meinhof, and Andreas Bader. And if you notice who has this, who owns this voice, who if you know somebody who has just this voice, please call us. And Brian Eno uses on this RAF single. And I was trying in vain to get it in the 70s. Mm-hmm. And now, half year ago, I find it in eBay because I look for search machine from America. I got it from somebody in New York. I got this record very cheap. And this is with the voices of the Red Army. It's music with RAF. You have this side? The single, very rare single. Yeah. It was forbidden, imagine. In the Free West, so stupid, no? It's just the voice of Andreas Bader, 45, no? Yeah. Guten Tag, meine Damen und Herren. Sie hören eine Sonderdurchsage der Polizei. Das Bundeskriminalamt gibt Ihnen Gelegenheit, Gespräche der an den Orten in Köln und der Entführung. Führung des Dr. Schleyer beteiligten Terroristen zu hören und bittet um ihre Unterstützung. Hören Sie sich bitte die jetzt folgenden Stimmen in Ruhe an und achten Sie besonders auf die Eigenarten des Tonfalls, der Ausdrucksweise und der Sprachfärbung. Aufzeichnung 1. Was ist denn zurück? Könnten Sie ihm vielleicht etwas ausrichten? Ich möchte ihm gerne eine Mitteilung des Kommandos X-Haus erwarten. Ich werde ihn ungefähr einer Stunde noch mal haben. Bedanke mich. Aufzeichnung 2. Aufzeichnung 3. Hallo, wer spricht das bitte? Ah ja, wir sind leider eben unterbrochen worden. Sie hatten den Text jetzt richtig. Nun, das werden Sie zu gegebener Zeit erfahren. Das ist unterschrieben mit Kommando 6000 und kriegt den Daten 12.1977. Dazu ist dann noch eine Bemerkung zu machen, und das wäre für mich sicher interessant und das wäre dann auch alles, die ich bedanke. Aufzeichnung 4. Ich möchte eine Mitteilung von Kommando 6000. Seats are so uncomfortable too. I never realize it. I guess I might as well go do my makeup. In case we get out of this thing, I want to look good for those pictures. It's my only claim to fame thus far. Yeah, this may be your only contribution to being alive. Think anyone's worried about you? Think anyone's worried about you? Schöner Schluss, ne? Yeah. Guter Schluss, oder? Was ein Schuss. Really good. And I think like, yeah, so I want to thanks again Wolfgang. And thanks Manuela. Yeah. Sorry for the technical problems, but I think... I like technical problems. They show more from your real face, you know, yeah. When I get nervous, like everything is going... Oh, so I don't like my real face. But you feel it. Well, we had, by the way, also good time here. Genau. Yeah, so I say, goodbye, and then I... Yeah, so goodbye again. And then I would give the microphone over to Sarah, I guess. Wollt ihr zum Abschluss noch ein Lied spielen? Ein Lied? Wir können auch ein Spiel spielen. Ihr könnt euch hier, wünschen. Sag mal. Ah, ja. Ihr könnt euch was wünschen. Ich sag mal, es gibt das Penismuseum von Reykjavik, das ist nur eine Minute, ganz kurzes Stück über den größten Penis der Welt, den Blauwaldpenis. Oder die fürchterliche Vicky Wacker-Musik. Die Isländer galten als extrem unmusikalisch, weil sie sehr arm waren und keine Orchester hatten. Und wenn Leute kamen, dachten immer, sie sind sehr unmusikalisch. Und dann habe ich ein Stück gemacht, das heißt fürchterliche Vicky Wacker-Musik. Das sind, oder, Moment, was gibt's noch? Naja, das wäre doch vielleicht, oder Mäusefloß, das ist auch gut. Mhm. Kampflied der Südsee, ich weiß gar nicht, was sollt ihr denn haben? Oder wovon man nicht sprechen kann, nach Wittgenstein. Und ihr müsst euch jetzt eins aussuchen, ein Stück. Ah. Ja? Kurzes oder langes? Ja? Ist egal? Ja, dann machen wir... Oder wir machen mal eins, das ich noch nie gespielt habe. Ja. Nummer 8, überall helfen Elfen. Das spielen die so Hardrock, ganz schrecklich. Ja, ja. Es ist ganz grausam. Also richtig so mit so Schlirrer, aber ganz gar nicht schlecht. So, there we go, ja? Ja. Nummer 8, überall helfen Elfen. Oh, why is it not today? Sorry, why is it not? Ja, in Wind und Traum, in Gras und Tau, in Staub und Rauch. in Schnack und Wurm. Es lebt der Elf in Stadt und Land, in Meer und See, im Sand am Strand. Es sind Elfen, Elfen, Elfen, die dir wirklich helfen. Es sind Elfen, Elfen, Elfen, die dir wirklich helfen. Es lebt der Elf in Ernst und Witz, in Spiel und Spaß und Adidas. Da lebt der Elf in Hamburg selbst, in Köln und Münn und West-Berlin. Es sind Elfen, Elfen, Elfen, die dir wirklich helfen. Es sind Elfen, Elfen, Elfen, die dir wirklich helfen. Es lebt der Elf in Mummenschanz und Euretmie, in Sport und Tag. Es lebt der Elf in rotem Wein und Marsgestein, selbst im Wort helfen. Es sind Elfen, Elfen, Elfen, die dir wirklich helfen. Es sind Elfen, Elfen, Elfen, die dir wirklich helfen. Es sind Elfen, Elfen, Elfen, die dir wirklich helfen. Es sind Elfen, Elfen, Elfen, die dir wirklich helfen. Start on the shelves of my memory. My thoughts are in perfect array. My life runs smooth like a highway. Billboards show me the way. My way of life has the glamour of an artificial neon ad. I need overwhelming information for a complete shopping list. Acrylic colors oscillate my eyes when I walk down a drugstore aisle. Start on the shelves of my memory. My thoughts are in perfect array. I learned who to sell cybernetics while I'm jogging on a rolling tray. I love my weekends in the pure air on the heights of the Eiffel Tower. Microwave oven again. What should I do? My time. 3. We are on air. We are on air. We are on air with a new studio guest. Thanks again, Wolfgang Müller. Als dass man, hier hinten? Ja. Ja, ja, das ist Wahnsinn, die Sommershow. Deswegen hören wir auch bald schon auf, weil dann es wird immer lauter. Das kann man irgendwann nicht mehr übertönen. Aber jetzt geht es, glaube ich, noch einigermaßen. Ja. Das ist hier schon fast wie eine Lärmdemo. Ich habe schon 15 Leute gefragt, hört uns denn jemand jetzt überhaupt? Das fühlt sich gar nicht so an. Weil wir hier in der Kapsel sitzen? Deswegen. Ja, ja, ich glaube, das ist der Grund. Also unten gibt's Radios und die Leute laufen damit durchs Haus. Hallo Leute, die hier durchs Haus laufen. Macht mal ein paar Geräusche. Hier ist der Audioguide zur Ausstellung. Genau. Hinten links bitte gehen. Genau, hinten links gehen. So. Ja, jetzt ist Wolfgang Müller schon auf dem Weg. Ich habe aber gar nicht mehr Danke gesagt durchs Mikrofon. Danke Wolfgang und Manuela für die Vögel und Musik und Island. Und das sind die Vögeltöne, die am Ausgang auch hängen. Da war so eine Soundinstallation, wenn man in den Hof reingeht. Oh, ach nee. Neben dem Aschenbecher oder oberhalb des Aschenbechers. Nee. Wir haben hier nicht zur Kunst beigetragen. Okay. Nur zum Inhalt. Ja, genau. Genau, Zitat Olafur Eliasson. Wir haben hier den Inhalt besorgt. So, und jetzt im Studio zu Gast sind Anna Z. und Sandy Kaltenborn. Und wir reden über Kotti und Co., die momentane Kotti-Besetzungszelle, die gegenüber vom Südblock stationiert ist und dort schon seit wann? Seit mehr als 7 Wochen jetzt. Campt. Und jeden Sonntag gibt es eine Lärmdemo. Fast jeden Samstag gibt es eine Lärmdemo, Samstag. Genau. Und ihr macht da Tag und Nacht Wache? Wir machen da Tag und Nacht Protestcamp, richtig, genau. Vorab würde mich interessieren, ich habe hier auf der Ankündigung gelesen, mein Name ist Sandy Kaltenborn, einen schönen guten Tag, liebe Hörer und Hörerinnen. Ich habe eine dringende Frage an dieser Stelle an die Programmmacherin. Ich bin hier angekündigt worden, das habe ich erst heute Morgen beim Frühstücken gelesen, das PDF, was mir zugeschickt worden ist, da steht drauf, we welcome the activist graphic designer and one of the initiators of the actual protest around Cottbusser Tor. Also aktivistischer Grafikdesigner. Mich würde interessieren an dieser Stelle, was ein aktivistischer Grafikdesigner ist überhaupt. Also ich habe das geschrieben. Das dachte ich mir. Genau. Deswegen nutze ich jetzt die Chance. Und das kommt eigentlich daher, weil du, wir haben dich eingeladen mal zu Interflux, da habe ich bei Interflux gearbeitet noch. Ja. Und du hast deine Arbeit vorgestellt. Also ich habe das vielleicht auch ein bisschen ruppig zusammengefasst. Ich habe es jetzt positiv gelesen, also es klang, also ich fand's, ich glaube es war nett gemeint. Es ist auf jeden Fall nett gemeint, weil ich Grafikdesign eigentlich als eine, also total oft blöde Disziplinen ansieht. Die blöde Disziplin schlechthin finde, die eigentlich meistens angewandt eben Werbung für irgendwelche Dinge macht und du eben in deiner Arbeit sich sehr auf den Inhalt konzentrierst, was das ist und an welche Orte man zum Beispiel auch die Plakate oder die Aktionen, also wo man es verbreitet. Das ist eigentlich ein sehr großer Unterschied zu anderen Grafikdesignern und dadurch, dass auch eine Demo-Öffentlichkeitsarbeit ist, dachte ich, da verbindet sich vielleicht die Arbeit, die du jetzt am Kotti machst, oder zumindest war das meine Initialidee, dich einzuladen, dass ich also den Link gemacht habe zwischen dem, auch weil du jetzt wieder in der UdK bist sozusagen und schon mal hier warst, dass vielleicht auch Leute das wieder verbinden können oder sich wieder erinnern. Das wäre eine spannende Frage, wie man das anders ausdrücken könnte. Mir wird jetzt auch spontan nichts einfallen an dieser Stelle. Jetzt höre ich mich plötzlich ganz laut im Raum. Der Tontechniker wirft einen flüchtigen Blick zu uns rüber. Wir sind hier nicht alleine zu dritt, sondern es sind zwei weitere Personen. Eine Person mit Kamera und ein Tonmensch, der... Jetzt das sind Greg und Svetlana. Zeichen gibt. Alles ist im grünen Bereich. Die grüne Lampe leuchtet ganz groß. Problem Greg, der den Sender kontrolliert und aufpasst, dass es auch ins Radio geht und der den Stream kontrolliert, dass es auch die Leute im Internet erreicht. Und Svetlana, die für uns dokumentiert, weil es gibt doch irgendwann Bilder. Ja. Nicht nur irgendwann tun. Kommt nochmal eine Zweitverwertung von der Masterarbeit von Sarah hier. Achtet drauf. Nee, das ist eher, damit ihr euch nochmal sehen könnt im Radio. Ist doch klar. Ein paar Worte zu dem Aktivismus, zum aktivistischen Grafikdesigner, warum ich damit ein Problem habe. Es kommt jetzt öfter mal vor, dass ich oder mein Büro und mein Partner auf, sagen wir mal, Grafikdesign-Festivals als auch bei Vorlesungen oder so eingeladen werden. Und wenn man dann sozusagen das Etikett Aktivist trägt, ist man sozusagen aus dem eigentlichen Genre raus. Ja? Das aus heißt, dem Job auch. Ja, aus dem Job ist man auch so halb raus. Nein, also das Übliche ist sozusagen, es gibt ein Festival oder eine Konferenz und dann wird irgendwie so über die ernsthaften Sachen geredet, über Form und über tolle Programme und irgendwas. Und dann leistet man sich sozusagen noch so ein politisches Feigenblatt und das ist dann der Politclown, ja, der Aktivist dann sozusagen. Das heißt, man muss es nicht ganz ernst nehmen, man muss es auch nicht unter Kriterien von Grafikdesign und visueller Kommunikation sich angucken, sondern es ist ein Sonderfall. Ja. Und man wird sozusagen ausgeschrieben aus dem Grafikdesign-Diskurs oder Diskurs um visuelle Kommunikation und Verantwortung vielleicht. Und deswegen würde ich eigentlich das ablehnen, sozusagen mich selber da so zu etikettieren. Und ich glaube auch für den politischen Bereich, es ist auch kein Wort, mit dem ich gerne hantiere oder wie ich mich gerne bezeichnen lassen wollen würde. Und da ist es eigentlich ähnlich. Also bei uns jetzt am Cottbusser Tor, wo wir ein bisschen drüber reden jetzt gleich, ich werde manchmal auch, weil ich jetzt schon länger politisch aktiv bin, von anderen Leuten adressiert als Aktivist oder vermeintlicher Kader oder sowas in der Art. Und das ist totaler Quatsch. Also da haben sich eine Gruppe von Leuten zusammengefunden, die einfach Nachbarn sind. Und da macht es keinen Unterschied, ob manche Leute vielleicht länger Politik machen oder nicht. Es macht ja auch keinen Unterschied, ob jemand jetzt da dann Grafikdesigner oder ein Barbesitzer oder was weiß ich ist. Also ich meine, es ist komisch, den Beruf mit dem Aktivismus direkt zu verlinken auf richtig, einer Ankündigung. Richtig. Also natürlich kann man darüber reden, sozusagen, was bedeutet es für Leute, die im Feld der visuellen Kommunikation oder Kultur tätig sind, wenn sie sich in politische Bereiche oder soziale Bewegungen oder da reinbewegen, was dann passiert. Also was bedeutet das für die eigene Arbeit, was bedeutet das für die eigene Sprache, was ist überhaupt die Autorenschaft da drin zum Beispiel? Das finde ich eine sehr spannende Frage eigentlich, über die wir vielleicht auch ein bisschen gleich diskutieren können. Ich hätte ja auch vorher fragen können, wie du angekündigt werden möchtest. Ich habe das schon so gelesen, dass es nett gemeint war. Klar. Ja, ich würde gerne wissen, wie viele Leute ungefähr bei euch mitmachen in eurem Camp und auch, also wie viele involviert sind, weil jetzt war zum Beispiel Diana von Reboot Radio hier, die dann irgendwie sich dann lieber zu euch mit dem Radio bewegt hat, als irgendwie in den Kunstwerken zu bleiben, weil ja die Biennale damit irgendwie auch zu tun hat. Ja, das spricht für Diana. Ja, eben, das spricht natürlich total für Diana. Großartige Frau, sehr engagiert, seit vielen Jahren, immer am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Ja. Ungefragt kam sie sofort irgendwie, als wir da unser Protestcamp, vielleicht nochmal ganz kurz zu erklären, für die Leute, die das nicht wissen, also wir sind am Cottbusser Tor und eine Mietergemeinschaft, die in den Sozialwohnungen im südlichen Cottbusser Tor beheimatet sind, also alles, was nicht auf der Seite in Richtung Oranienstraße, Adelbertstraße ist, sondern genau auf der anderen Seite, da gibt es mehrere tausende Sozialwohnungen, wobei höchstens der Name noch so klingt. Das ist dramatisch, die Situation, was die Mieten da angeht. Und jetzt verkürze ich das mal. Wir haben vor über sieben Wochen ein Protestcamp errichtet, um auf diese dramatische Situation aufmerksam zu machen. Also das erstmal in aller Kürze, wer wir sind. Und seitdem sitzen wir da oder stehen Tag und Nacht mit einer, die Medien sagen immer Holzhütte zusammengezimmert. Wir nennen es Gece Kondo, das ist ein türkisches Wort, das heißt über Nacht gebaut. Also es ist eine Art Hütte, die über Nacht gebaut wurde, am späten Nachmittag gebaut wurde, mit ein paar Partyzelten oder Baldachins, die da rumstehen. Es gibt Tee und Kaffee die ganze Zeit und alle möglichen Leute, die Tag und Nacht vorbeikommen. Also es ist ein öffentlicher Ort und der ist nebst dem Protest eben auch als sozialer Ort gedacht, dass Leute zusammenkommen können, die sonst nicht zusammenkommen würden. Genau, ich habe da auch mal Nachtwache gemacht und da habe ich mir auch irgendwie so gedacht, das Wort Occupy, das schwebt ja auch die ganze Zeit zur Zeit irgendwie bei allen politischen Protesten irgendwie mit im Raum. Und da habe ich mir irgendwie aber auch gedacht, dass das Gece Kondo ist ja auch irgendwie so eine Art Besetzung, aber gleichzeitig eben auch eigentlich eher nicht. Es besetzt nicht einen schon existierenden Ort, sondern es schafft eigentlich eher einen neuen Ort. Oder was denkst du darüber? das finde ich eine gute Beschreibung. Also wir haben uns ja so ein bisschen von Occupy abgegrenzt oder abgrenzen müssen, weil natürlich sozusagen seit, man fragt sich, warum von Occupy und nicht von Tahrirplatz geredet wird oder so. Es ist halt nun mal jetzt diese New Yorker, Bezug auf diese New Yorker Geschichte in den letzten Jahren. Und wir haben uns aus folgenden Gründen von Occupy ein bisschen abgrenzen müssen. Also erstens, wir übernachten da nicht, wir haben da keine Zelte. Und wir haben im Gegensatz zu großen Teilen von Occupy auch sehr, sehr konkrete Vorstellungen, was politisch laufen sollte. Und Occupy ist ja aus meiner Perspektive in Deutschland eher ein offener Raum für, ich sag's mal salopp, individuelle Emanzipationsprozesse, und ich möchte mal über Gesellschaft mich austauschen und ich habe da ein schlechtes Gefühl, hier läuft irgendwie, sagt mir mein Bauch, was schlecht mit der Welt, und deswegen möchte ich mit anderen zusammenkommen, und das ist so, aber alle Meinungen sind möglich, und das ist bei uns nicht so. Also wir haben ein ganz konkretes Anliegen, wir kämpfen jetzt auch nicht allgemein gegen hohe Mieten, also das tun wir auch, aber wir haben sehr, sehr konkretistische Forderungen mit ganz klaren Vorstellungen, was auch in der Gesetzeslage geändert werden muss. Das ist ein großer Unterschied. Und wie sehen eure Aktionen aus, bis auf das Camp und die Demos? Was sind eure politischen Strategien, oder habt ihr einen? Oder wir haben multiple politische Strategien. Also das Camp oder das Protest-Gage-Konto ist sozusagen nur der sichtbare Teil davon. Und da passiert ja auch schon ganz viele Sachen, die man auch gar nicht alle mitbekommen kann. Also von diesen ganzen Begegnungen, die stattfinden, oder dass Leute sich informieren, dass wir Veranstaltungen mit Rechtsberatungen, mit Mietervereinen machen oder eine Lesung oder ein Konzert, also ganz ein sogenanntes Kulturprogramm findet dort statt. Und dann gibt es natürlich die ganze politische Ebene, wo man im Hintergrund natürlich Telefonate führen muss, wo man irgendwie Sachen schreiben muss, wo man Leuten hinterherlaufen muss. Ja, auf einen Brief an den Senator haben wir geschrieben. Also es gibt so, auf allen möglichen Ebenen muss man mit Leuten kommunizieren und diese Hintergrundarbeit machen, damit dieser Protest dann auch am Ende Erfolg hat. Es reicht nicht, sich einfach nur auf die Straße zu stellen und jede Woche oder alle zwei Wochen eine Demonstration zu machen. Ja, und dann ist natürlich so ein bisschen die Frage, was ist Erfolg? Also klar könnte man sagen, wir sind erst erfolgreich, wenn wir, was wir fordern, eine Mietobergrenze, eine Kappungsgrenze eingeführt haben. Das wäre ein klarer politischer Erfolg. Einen kleinen Erfolg haben wir schon errungen. Wir haben eine Konferenz zum sozialen Wohnungsbau gefordert, die ist uns zugesagt worden vom Senat, beziehungsweise vom Staatssekretär Efrain Gothe. Nun ist auf der anderen Seite, nach ein paar Wochen war die Stimmung eigentlich ganz stark bei uns jetzt unter den Nachbarn. Egal, was jetzt passiert, das, was wir da schon an Begegnung geschaffen haben, also das ist so einfach dahingesagt, dass da man so ein Ding dahinstellt und da kommen so Leute zusammen, aber das hat uns alle total umgehauen. Also dass erstens die Nachbarn sich noch besser kennenlernen, alle total begeistert sind, also klassenmäßig, hintergrundsmäßig, wie auch immer, alles komplett wild durcheinander gemischt war. Es haben also ganz tolle neue Begegnungen stattgefunden und alle waren sehr erfüllt davon. Ja, und es ist auch ein Ort des sozialen Lernens sozusagen und ja, der produktiven Irritation sozusagen. Und das ist ein großes Geschenk in einer Gesellschaft, die, man redet ja so gerne über im Zusammenhang mit sogenannten Menschen mit Migrationshintergrund von Parallelgesellschaften. Ja? Und ich glaube, es gibt Parallelgesellschaften. Die Gesellschaft ist voll von Parallelgesellschaften. Also jede Klasse, also diese UdK ist auch eine Parallelgesellschaft. Ja? Also so Tage der offenen Tür oder wie das heißt, irgendwie so Rundgang irgendwie ist eine Parallelgesellschaft von Mittelschichtskids irgendwie oder ein paar, die hochgerutscht sind, und die machen ihnen schön Wilmersdorf, Charlottenburg irgendwie so ihren kleinen White Cube Extended. Also das ist auch eine Parallelgesellschaft und das hat nichts mit den Lebensrealitäten von den Menschen in Kreuzberg oder im Cottbuser Tor zu tun, oder sehr wenig, ja, von denen stimmt. Ich jetzt gerade rede zum Beispiel. Ja, also ich glaube, man sollte diesen Diskurs um Parallelgesellschaften wirklich erweitern. Und kannst du sagen, wie viele Leute das organisiert haben von Anfang an und wie ihr mehr geworden seid, oder ob man irgendwie so einen Umfang sich vorstellen kann, von wie viele Leute da eigentlich wirklich dran mitarbeiten, oder würdest du sagen, das also läuft gemeinsam mit allen Leuten, die da tatsächlich, also es sind ja unglaublich viele Leute, die jetzt Nachtwachen übernehmen. Ja, das ist eine einfache, aber auch eine schwierige Frage, genau in der Ausführung, wie du sie gerade gemacht hast. Also wir sind als Mietergemeinschaft, gibt es uns ja schon über ein Jahr. Ne? Wir haben uns zusammengefunden und wir haben eigentlich gar nicht geplant gehabt, so ein politisches Projekt rauszumachen, sondern wir waren einfach nur Nachbarn, haben dann, als die dreifachen Mieterhöhungen kamen, Unterschriften gesammelt, und dann haben wir ein Fest gefeiert und wir haben ein bisschen die Ecke da begrünt, ein bisschen Geld vom Quartiersmanagement gekriegt, so im Stadtteil gemacht, und wir hatten jetzt gar nicht vor, da so politisch so in die Offensive zu gehen. Wir sind da sozusagen hin. Also wir sagen eigentlich immer so, wir haben uns den Kampf nicht ausgesucht, sondern der Kampf hat uns gesucht. Ne? Also das kam einfach über uns, als die Miete gestiegen ist sozusagen. Wir als Kerngruppe, wie wir immer sagen, sind ungefähr 20 Leute, wobei das dann mal schwankt zwischen 15 und 25. Und man muss sagen, die Familien gehören eigentlich immer dazu. Ja, also auch wenn dann nur einer aus der Familie kommt, irgendwie sozusagen, gehört eigentlich die ganze Familie. Und die Familien könnten, ist dann nicht nur eine kleine Familie sozusagen, es können auch schnell die Tanten und Onkels und Großmütter. Also wir haben da Familien, die sind da von Enkelkindern bis Omas am Start. Ne? Also das ist schon nicht wenig. Und wie du gerade im zweiten Teil deiner Frage ausgeführt hast, das ist gar nicht mehr so klar zu sagen. Also wir organisieren das natürlich als Kerngruppe und tragen die Verantwortung, aber alle Leute, die da hinkommen und eine Schicht machen, also wie jetzt Anna, das ist aus unserer Perspektive, sind die alle Teil davon. Ja? Das ist auch ein Teil deren Ort. Ja, aber das fand ich eben auch irgendwie für mich so eine tolle Erfahrung. Gut, das war eben auch morgens und wir hatten schon die ganze Nacht irgendwie durchgemacht, irgendwie viel geredet, ich und derjenige, mit dem wir das gemacht haben, und dann irgendwie morgens 4 bis 8 nochmal dort zu sein und dann irgendwie zu sehen, der Ort ist total offen. Erstmal waren da nicht so viele Leute da, aber wir waren total willkommen. Also irgendwie gut, ich kenne jetzt dich und Uli auch und so, aber ich war jetzt davor eigentlich gar nicht so viel da gewesen. An dem Abend vorher schon mal, da waren irgendwie große Diskussionen, total wirklich so Begegnungspunkt irgendwie mit verschiedenen Leuten und dann irgendwie nochmal nachts da zu sein, 4 Stunden lang und irgendwie so in so einer Langsamkeit irgendwie zu merken, wer kommt vorbei und so und wie alle Leute kümmern sich irgendwie darum. Und irgendwie, es gibt so eine bestimmte, so ein krasses Verantwortungsgefühl bei allen Einzelnen, dass das irgendwie weiterläuft und gut läuft und dass man sich gegenseitig informiert und so. Und das fand ich irgendwie toll, wie schnell auch ich, obwohl ich jetzt eigentlich weder im Kotti wohne, noch irgendwie mich bisher irgendwie dort engagiert habe oder so in Kotti & Co., dass ich trotzdem sofort das Gefühl hatte, ich kann hier auch was bisschen mitmachen. Ich muss aber nicht, ich fühle da jetzt auch keinen Zwang dazu oder so. Und das fand ich irgendwie echt was Besonderes daran. Deswegen meinte ich auch irgendwie, dass es beherbergt irgendwie eher, als dass es irgendwie besetzt oder beides, also beides gleichzeitig vielleicht. Aber es ist eben auch, dass dieser Ort irgendwie, diese Ecke, die ist mir ja auch vorher nicht aufgefallen, dass die überhaupt existiert sozusagen. Also die war ja vorher leer. Ja, das ist unser Vorzimmer. Zur Besetzung, Besetzung gesagt. Also wir hatten irgendwie am Anfang der Besetzung, wir hatten dann, als wir uns da hingestellt hatten, hatten wir einen Brief an den Innensenator, an Herrn Henkel, als auch die leitende Polizeipräsidentin, Frau Koppers, ja. Und da hatten wir geschrieben, ja, man muss ja auf alles vorbereitet sein. Irgendwann kommt die Polizei und dann will man ja vorbereitet sein sozusagen. Da hatten wir einen freundlichen Brief geschrieben und uns erklärt. Also die haben ja auch ein Recht, die wollen ihren Job machen sozusagen. Da haben wir auch nicht von Besetzung geredet und wussten auch nicht, ob Besetzung das richtige Wort ist. Eigentlich machen wir nur einen Schritt vor die Haustür. Ja? Also wir haben unser Wohnzimmer verlängert, einfach auf die Straße. Das ist sowieso unser Zuhause. Wir wohnen da, wir machen nur einen Schritt nach draußen. Also es ist eh unser Ort. Und nochmal ganz kurz zu dem, was Anna gerade gesagt hat. Das finde ich auch eigentlich selber als jemand, der jetzt schon eine Weile am Kotti wohnt, erstaunlich. Das ist ja einer, der mit einer Kriminalstatistik irgendwie im oberen Bereich und Unfallschwerpunkt ist. Also es ist ja so ein gefährlicher Ort, auch per Definition bei der Polizei. Wir haben da auch immer Probleme mit den Touristen eigentlich, den Jungshorden, die dann betrunken da rumeiern irgendwie so und den Brunnen vom Südblock irgendwie, als der aufgebaut wurde, erstmal kaputt gemacht haben und so weiter. Ich finde es erstaunlich, dass in den 7 Wochen ist eigentlich nichts passiert, was der Rede wert war. Ja, also das wundert mich selber fast irgendwie so, dass da nicht irgendwie blöde Konflikte abgelaufen sind. Und ich glaube, es hat was damit zu tun mit dem, was Anna gerade beschrieben hat, dass insgesamt ein hohes Grad an Verantwortung da vorherrscht und sehr integrativ das Ganze wirkt. Ja, das ist nicht immer so. Also ich finde auch, manchmal kommt man dahin und es wirkt jetzt nicht so offen, weil irgendwie eine Gruppe von Leuten irgendwie eher unter sich gerade diskutiert. So, und das hängt dann von jedem und jeder selber ab, ob man sich dann dazusetzt, noch einen Tee nimmt oder so oder da ein bisschen rumlungert und wartet, bis dann Fenster aufgeht. Und 2 Stunden später sieht es wieder komplett anders aus. Also das ist so. Also wir sind nicht die neuen Menschen sozusagen. Und auch dort spiegeln sich sozusagen alle Parallelgesellschaften dann im doofen Fall auch wieder. Das gehört dazu. Aber es ist ja erstmal ein offener Ort. Die Demo, bei der ich war, das hat ähnlich funktioniert. Es war am Anfang eine nicht so riesige Gruppe, vielleicht 50 oder 40 Leute. Aber man hat das Gefühl, es sind alles irgendwie Bekannte oder Freunde oder irgendjemand kennt immer irgendjemand anderen. Wir haben auch also unterschiedliche Poster gehabt mit total unterschiedlichen für unsere Straße, für irgendwelche speziellen Wohnprojekte auch oder so, die da mitgemacht haben mit ihren eigenen Postern. Nach dem Loslaufen, also als wir gerade durch die, ich glaube ab der Adalbertstraße oder sowas, plötzlich einfach mal 3- oder 4-mal so groß, hat richtig gut angezogen. Auch Leute, die dann einfach mitgegangen sind, mit Lärm gemacht haben, mit sich irgendwelche Töpfe oder so aus den Kneipen ausgeliehen unterwegs. So ziemlich cool fand ich das. Also diese Lärmdemos irgendwie so, genau, also wir überfrachten jetzt nicht mit 1000 Redebeiträgen irgendwie, sondern wir machen am Anfang von der Demonstration eine kurze Ansage und am Ende und zwischendrin machen wir Krach. Und das ist bewusst so niedrigschwellig angelegt, weil es gibt sehr viele Leute, die in ihrem Leben noch nie auf einer Demonstration waren. Ja, wir haben sehr viele Alte bei uns dabei, wir haben sehr viele Kinder dabei, sehr viele, die als Familie dorthin kommen und es muss sozusagen als vom Charakter der Demonstration, es muss Spaß machen, es muss offen sein, es muss herzlich sein. Vor allen Dingen also auch kurz und genau. Um den Block. Ja, wir haben jetzt auch schon mal eine längere Strecke gemacht, irgendwie an einem sehr heißen Tag irgendwie so, dann gab es ein bisschen Beschwerden irgendwie, dass es so lang ist. Irgendwie so. Zum Potsdamer Platz seid ihr gelaufen? Nee, da sind wir schon mit dem Bus hingefahren. Irgendwie so. Nee, Quatsch, da sind wir vom Mehringplatz aus bei einer anderen Demonstration mitgelaufen, die ging zum Potsdamer Platz. Da waren wir eine kleine Delegation von 8 Leuten. Aber da konnte ich nicht mit, da musste ich hier bauen. Ja, Moment, das Radio ist ja ein Versuch sozusagen, diese Schnittstellen irgendwie unterschiedlichen Milieus irgendwie. Ich habe mir das mal kurz angeguckt, wen du bzw. ihr hier alles eingeladen habt. Das ist ja genau der Versuch sozusagen, unterschiedliche Welten, Milieus und Diskurse irgendwie ein bisschen zum Tanzen zu bringen und sei es nur irgendwie auf diesem Podcast sozusagen in der Abfolge, wie man sich die dann anhören kann. Also das Radio ist ja das komplette Gegenteil irgendwie von so einem geschlossenen Raum. Gut, so geschlossen ist der Dach der offenen Türen wiederum auch nicht hier. Gibt auch nette Leute hier an der UdK, keine Frage. Ja, das stimmt. Zum Beispiel, die jetzt gerade Radio hören, die sind total nett. Ja, genau. Aber Anna, du wolltest auch gerade was sagen. Ich wollte nur noch mal eine Frage stellen zu diesem Vernetzung oder von diesem, weil es ist ja erstmal eine ganz konkrete Forderung, ne, die sich ja gegen Hermes und GSW richtet in erster Linie, beziehungsweise sozusagen die gesetzliche Grundlage dafür, dass die Mieten erhöhen jetzt. Und aber und in der Lärmdemo schließen sich natürlich auch Leute an, die ganz andere Probleme haben, die auch Mieterhöhungen haben, aber aus anderen Gründen, die vielleicht marktgesteuert sind oder so. Und wie man das verbinden kann, weil es scheint ja so, dass irgendwie ganz viele Leute zum Kotti kommen, weil es da eben gerade, oder zu Kotti und Co. oder zu dem Camp kommen, weil es irgendwie da was passiert und weil es das Bedürfnis von viel größer ist eigentlich, sich zu engagieren gegen Mieterhöhung. Und wie man das sozusagen verbinden kann oder wie du auch den Begriff Gentrifizierung oder so... Jetzt kommt am Ende nochmal eine richtig andere Frage dazu. Ja, genau. Also ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, als wir angefangen haben, vor ein bisschen länger als einem Jahr, uns den Namen gegeben haben, Kotti und Co. Ich kann mich eigentlich doch erinnern. Wir haben uns Kotti und Co. genannt, weil wir natürlich auch Freunde und Freundinnen haben, die nicht im sozialen Wohnungsbau da wohnen, sondern die wohnen 2 Straßen weiter im Altbau zum Beispiel. Ja? Also bei uns geht es konkret um sozialen Wohnungsbau, ist eine Sondergesetzgebung, hat zum Beispiel der Mietenspiegel, hat nichts mit sozialem Wohnungsbau zu tun. Gentrifizierung auch nicht direkt, sind wir auch nicht von betroffen direkt, also nur indirekt, weil wir nichts anderes mehr finden ringsherum. Aber auch wenn Berlin noch so verschlafen wäre wie vor 15 Jahren, wären bei uns trotzdem die Mieten so hoch wie jetzt. Nur mal kurz als Geschichte dazu. Also wir haben uns Kotti und Co. genannt aus einem einfachen Grund, weil wir das von vornherein, wie ich gerade schon gesagt habe, so gesehen haben, dass es geht nicht nur um uns, sondern es geht eigentlich um einen großen Teil der Bevölkerung, die gerade dramatisch von Verdrängung oder von der Veränderung betroffen sind. Also vielleicht nochmal ein Satz von der Betroffenheit. Also wir haben das immer so gesehen, obwohl viele bei uns wirklich ausgesprochen ein kleines Einkommen haben. Wir haben mal so eine Umfrage gemacht, viele von uns haben nur 200 Euro am Ende zum Leben im Monat. Das ist schon eine sehr dramatische Situation. Viele ALG-2, also Hartz-IV-Empfänger, Empfängerinnen, wo jetzt auch die Aufforderung vom Jobcenter zur Kostensenkung kommen. Aber es gibt eben doch auch sehr, sehr viele Leute, die nicht direkt betroffen sind, die meinetwegen ein besseres Einkommen haben, aber die auch ein großes Problem mit dieser Umstrukturierung, Veränderung des Stadtteils oder der Stadtteile oder Berlins eigentlich sozusagen, dass Berlin zu so einer Halligalli Tourismus, Dienstleistungs Disneyland oder Maschine genau wird sozusagen. Also nichts gegen Veränderung. Ja, also uns wird ja auch manchmal von der Politik vorgeworfen, irgendwie wir wollen irgendwas konservieren, irgendwie, das ist totaler Quatsch. Also diese Menschen haben keine Ahnung, was Städte sind. Städte verändern sich permanent, ja, also durch ganz unterschiedliche Faktoren, das ist immer so. Und wir sind auch nicht gegen Veränderung, wir sind schon immer Teil der Veränderung gewesen. Die Frage ist nur sozusagen, auf wessen Kosten diese Veränderungen stattfinden und ob die Politik nicht regelnd eingreifen müsste, zum Beispiel was die Begrenzung der Mieten angeht. Also wenn man eine bunte Stadt, eine sozial durchmischte und kulturell durchmischte Stadt proklamiert, ja, was Berlin ja attraktiv macht, dann muss man auch Instrumente in die Hand nehmen. Und um das aufrechtzuerhalten. Genau. Naja, was vielleicht wichtig wäre für die Hörer und Hörerinnen irgendwie, wir machen diesen Samstag keine Demonstration, aber alle sind herzlich eingeladen. Wir machen ein Konzert um 19 Uhr am Kottbusser Tor gegenüber vom Südblock bei unserem Protestcamp mit Christiane Rösinger und Henning Seidelmeier. Das ist ein lohnenswertes Konzert. Falls es regnen sollte, wir haben Partyzelte und ihr habt Regenschirme. Ah ja, das ist gut, wichtig. Wird das Radio weitergehen? Also nicht jetzt erstmal. Na, jetzt geht das Radio noch bis heute Abend weiter. Bis um 8 und danach geht es bei Interflux weiter. Heute ist große Party hier. Die Rundgangsfeier. Mhm. Die heißt Institut für Trinkexperimente und lehnt sich, glaube ich, an den Titel von auch Olafur Elias. Jetzt haben wir ihn schon zweimal angekündigt in unserem Gespräch. Die haben so Pläne mit Hartalk, habe ich gehört. Mhm. Die machen irgendwie so... So eine Kotz-Performance soll das werden. Wissenschaftliches Trinken. Wissenschaftliches Trinken. Mit so selbstgebauten Cyborg-Adaptern für den Körper, aus denen dann Alkohol rauskommt und direkt irgendwo eingeflößt wird. Okay. So habe ich es verstanden. Okay. Auch das Trinken sozusagen wird besser, wenn man so ein bisschen experimentelle Wissenschaft hinzufügt, genauso wie die Kunst. Wie lange sind wir denn jetzt schon auf Sendung mit diesem Interview? Das weiß ich auch nicht ganz genau. Keiner weiß, wir sind im zeitlosen Raum hier, nicht im White, sondern im Black Cube. Ich bin jetzt warm geworden, also ja. Es muss ein bisschen mehr Fragen kommen. Naja, also was... Aber wie lange geht es bei euch dann weiter? Was ist, also wir haben zwar von Zielen geredet, aber nicht wie... Wir machen noch eine halbe Stunde Sendung hier. Genau. Die Frage war, wie lange wir noch weitermachen. Wir machen so lange weiter, bis wir unsere Forderung, Minimalförderung durchgesetzt haben. Das haben wir immer gesagt. Das ist natürlich ein hartes Statement. Also es ist jetzt Sommerpause und es kann gut sein, dass der Senator einfach jetzt in Urlaub fährt und die Verwaltung arbeitet zwar weiter, aber wir werden sozusagen jetzt einfach an dem langen Arm irgendwie zum Verhungern draußen gelassen. Das kann schon gut sein. Aber wir haben genug Ideen sozusagen, um uns über die nächsten Wochen und Monate zu überbrücken. Und wir sind auch davon überzeugt, dass das ein interessanter Ort für viele neue Leute ist, die dazukommen können. Also deswegen, wir sind da noch lange nicht mit unserem Latein am Ende und das macht auch Spaß. Also es ist natürlich auch anstrengend und der Hintergrund ist natürlich dramatisch. Das ist nicht so wie so ein Tag der offenen Tür oder so ein Rundgang irgendwie mal was Nettes, sondern es geht schon um die Existenz. Und unsere Perspektive ist einfach, dass wenn man nicht jetzt in diesem Jahr zügig was tut, dann wird sich dieser Stadtteil Kreuzberg, von dem wir unter anderem jetzt gerade reden, so rapide verändert haben, dass ein großer Teil der Bevölkerung nicht mehr leben wird. Also wir reden über einen Prozess, der eigentlich schon ein paar Jahre in Gang ist und der hat sich jetzt so dramatisch zugespitzt. Das kennen alle Leute, die durch die Straßen gehen, die sehen, was da gerade passiert. Und wir glauben, dass es höchste Not ist. Und ich glaube, dass es dann auch eine Frage ist, ob man Aktivist ist oder irgendwas anderes ist. Das Wenigste, was man tun könnte oder sollte, ist sozusagen, dass die Gruppen, die dazu arbeiten, zum Beispiel bei einer Demonstration zu unterstützen, dass man da einfach mit ein paar Freunden und Freunden hinkommt. Also übernächsten Samstag ist wieder eine Lärmdemonstration, da tut sich niemand einen Ast abbrechen, irgendwie mit einem Töpfchen hinzukommen. Oder man kann auch sozusagen mit einem eigenen Thema hinkommen. Also diese Gruppe Haben und Brauchen, die ist ja vielleicht ein Begriff, vielleicht kennen das ja einige Hörer und Hörerinnen so ein bisschen. Also wir fordern auch andere Gruppen auf, sozusagen mit ihren Inhalten, also sozusagen die prekären Arbeitsverhältnisse im Kunst- und Kulturbetrieb. Also das trifft ja euch als Künstler und Künstlerin genauso wie uns als, ich sag mal, Standardmieter und Mieterinnen. Ne? Also, also wir denken, dass die Miete eigentlich ein Kernthema ist in diesen Tagen, an dem sich viel, viel mehr Leute treffen können und sollten. Kreuzberg ist ja inzwischen oder zurzeit auch der allerteuerste Bezirk Berlins, habe ich irgendwo gelesen, also was die Mietsteigerungen betrifft. Und das hat ja dann vielleicht auch wieder was mit Kunst in Berlin zu tun, weil Kreuzberg ja nicht nur auch im Migrantenbezirk, sondern immer ja auch Kunstbezirk war oder beziehungsweise die Kunstszene hier sich aufgrund dieser niedrigen Mieten oder sich irgendwie in Zusammenhang mit diesen niedrigen Mieten auch immer irgendwie als so eine experimentelle oder irgendwie marktunabhängige Kunst etabliert hat. Ja, das ist eigentlich so ein bisschen der klassische, klassische Gentrifizierungsprozess sozusagen. Es sind arme Stadtteile, es sind Arbeiterstadtteile. Migration hat dort stattgefunden, Leute aus anderen Ländern ziehen dann, arme Leute ziehen dahin, Studenten, Studentinnen, Künstler, Hausbesetzer, das sind sozusagen, und dann vielleicht eine schwul-lesbische Szene sozusagen, das sind alles so Faktoren, die den Stadtteil dann irgendwann in seine Diversität attraktiv machen, auch für eine Mittelschicht. Ja, die dann natürlich aber auch irgendwann ihre, oder obere Mittelschicht vielleicht auch ihre netteren Cafés, sauberen Cafés, also eigentlich sozusagen, wird immer eigentlich das zerstört, was die Stadtteile attraktiv gemacht hat. Ja. Und gut, dann gibt es natürlich eben gerade im Kunst- und Kulturbetrieb diese Pioniere, nennt man sie sozusagen, die dann irgendwie die Eckkneipen übernehmen und da coole Clubs reinmachen. Oder in Berlin hatten wir auch diese Thematik mit der Zwischennutzung, Zwischenraumnutzung, die zum Beispiel vom Quartiersmanagement im Wrangelkiez, es gibt aber auch andere Orte. Und das ist natürlich attraktiv für Eigentümer, als auch für den Bezirk und für die Künstler und Künstlerinnen für den Moment auch. Also dass man für 2-3 Jahre vielleicht irgendwie preiswerten Raum bespielen kann, aber danach ist man nicht die Person, die die Mieten zahlen kann. So, ne? Das sind so ganz typische Prozesse, die man unter Gentrifizierung fasst. Und die Prozesse, die mit denen sind ja viele Leute inzwischen theoretisch vertraut oder wissen, wie das abläuft, aber die Frage ist ja sozusagen dann immer, wie können wir irgendwie da eingreifen oder die irgendwie auch stoppen oder sowas. Und dann ist natürlich auch bei Haben und Brauchen ging es ja dann auch erstmal darum, stellen wir jetzt Forderungen an den Staat, ist das unsere Perspektive oder wie können wir sozusagen eigentlich was dagegen tun? Und das war irgendwie immer dann auch erstmal, wo die Diskussion dann eigentlich anfängt. Ja, ist so ein bisschen die Frage, wie funktioniert Politik und auch eine Frage, ich weiß gar nicht, ob das eine individuelle Frage ist, aber jeder und jeder muss sich entscheiden, wo er oder sie irgendwie gesellschaftlich arbeiten möchte. Das kann man im Kunstbetrieb machen, das kann man irgendwie im klassisch-politischen Betrieb machen. Aber die Frage, wie kann man das stoppen? Ich glaube, wir haben nicht die Situation, dass wir eine starke, große soziale Bewegung haben, wo 100.000 Leute auf die Straße gehen und Forderungen stellen, die die Politik dann umsetzen muss. Das heißt, ich glaube, man muss jetzt auch jetzt sehr schnell eigentlich an die Gesetzeslage ran, an die Gesetze muss man ran. Und ganz konkret, gut, sozialer Wohnungsbau ist ein Thema, das ist unser Thema. Es gibt viel zu wenig Initiativen, die sich darum kümmern, dass der Mietenspiegel neu verhandelt wird. Ihr wisst, dass der Mietenspiegel ja mittlerweile ein Mieterhöhungsspiegel ist, weil zu wenig Bestandsmieten, das heißt alte Mieten, also der setzt sich ja zusammen aus Neuvermietungsmieten und so weiter. Das sind verschiedene Statistiken, die da einfließen. Und es gibt eine Forderung zum Beispiel vom Mieterverein, dass die Bestandsmieten, also die alten Mietverträge von vor 8 Jahren, auch mit reingerechnet werden. Das würde nämlich sozusagen diese Preisspirale nach oben dämpfen, ja, weil es mehr Mietverträge drin sind, die zu besseren Konditionen, das heißt niedriger sind. Sozusagen. Und da gibt es eine Initiative, aber es gibt viel zu wenig gesellschaftlichen Druck. Das finde ich ein ganz, ganz konkretes Punkt, wo es mir unbegreiflich ist, dass da nicht mehr Leute sozusagen schon sich drin engagieren, weil das würde in der Fläche vielen Leuten eine Erleichterung bieten und es würde diesen Prozess entschleunigen. Ja? Der wird aber natürlich ganz klar auf Kosten der Eigentümer, der Hauseigentümer und der Hausgesellschaften gehen. Ja? Und da scheut sich die Politik natürlich vor, weil, wie Herr Wowereit sagt, steigende Mieten ist ein Zeichen für Wachstum. Ja? Also es ist natürlich sozusagen hirnrissiger Wachstum, also der die angestammte Bevölkerung verdrängt und nichts mit einer nachhaltigen Stadtentwicklung zu tun hat. Also mit einer sozialen sowieso nicht. Ja? Also die Frage, was man tun kann, also wie gesagt, also das Erste ist, dass man sich ein bisschen umguckt, wo machen Leute was und dass man da Interesse zeigt, dass man sich versucht, mit denen zu verbinden. Man muss jetzt nicht sofort selber was machen, wenn man vorher noch nichts gemacht hat, aber man kann auf eine Demonstration gehen, auf eine Veranstaltung. Man kann auch überlegen, ob man erstmal einen kleinen Diskussionskreis mit Freunden und Freundinnen macht und sagt, wie gehst du eigentlich damit um? Ja, und dann stellen wir fest, wir gehen alle individuell damit um. Manche haben ein Stipendium, ich rede jetzt mal über eine Künstlerin, so. Manche kriegen was von den Eltern dazu geschossen, die dritte irgendwie geht jobben in der Kneipe sozusagen. Alle kommen irgendwie über die Runden, alle haben das nächste Projekt irgendwie in Aussicht und irgendwie wird es schon irgendwie gut gehen sozusagen. Ne? Also alle wurschteln sich irgendwie so durch. Und dann, je nachdem, mit welchen Beinen man aufgestanden ist, ist man auf der Gewinnerseite oder auf der Verliererseite. Und je nachdem, ob man den Menschen gegenüber vertraut oder nicht vertraut, kann man ehrlich sozusagen mit den eigenen Ängsten um die Prekarität, also die ökonomische Prekarität, umgehen oder nicht. Ja? Und das wäre sozusagen der erste Schritt, dass man sozusagen begreift, dass diese persönlichen Probleme, die man hat, eigentlich gar keine persönlichen Probleme sind, sondern dass die strukturelle Probleme sind, von denen wir alle mehr oder weniger, wenn auch zum Teil unterschiedlich, betroffen sind. Und dass man darüber eine Sprache entwickelt. Und da finde ich sozusagen Kunst und Kultur einen ganz wichtigen Werkzeug, sage ich mal, ein gesellschaftliches Werkzeug. Und das wäre sozusagen für mich, also für mich ist Kunst und Kultur eigentlich ein Feld des Verhandelns von Gesellschaft. Das ist natürlich banal, aber es ist auch ein Feld der Solidarität. Ja? Und da passiert leider aus meiner Perspektive immer noch zu wenig. Ich finde, Haben brauchen einen wunderbaren Ansatz. Ich finde das Manifest auch gut. Das Dumme ist da jetzt sozusagen, dass es ein bisschen selbstbezogen ist, weil die Sachen, die dort beschrieben sind, davon sind weitaus mehr Leute betroffen. Und ich denke, jetzt sollte man auch nicht die nächste Konferenz machen oder nochmal weiter diskutieren. Ich glaube, jetzt sollte man mal machen. Ja. So, aber es wird natürlich eine Ausstellung geben, es wird ein Buch geben und dann wird es in 5 Jahren eine Konferenz und dann werden die glorreichen Zeiten von Haben brauchen hochleben lassen. Also man kennt das sozusagen, wenn man schon ein paar Jahrzehnte sich ein bisschen bewegt, dann merkt man, dass sich die Sachen wiederholen und das wage ich zu bezweifeln. Ich bezweifle es gerade so ein bisschen, dass da jetzt mehr passieren wird. Es ist, glaube ich, eine schwierige Situation gerade. Ist ja auch schwer. Nochmal zurück zum Grafikdesign-Aktivismus oder der eurer Werbung, also Publicity, wo kümmert ihr euch oder wo habt ihr versucht, eure Aktionen anzukündigen oder wo versucht ihr Leute mit zu mobilisieren? Ich habe jetzt innerhalb von ein paar Wochen Facebook gelernt. Ich fand Facebook eigentlich immer ganz schrecklich, also total stressig. Weil es immer, wenn man so, wir sind jetzt schon fast mit 1000 Leuten, also vor 7 Wochen waren wir nur 200, die sind mit 1000 Leuten befreundet, irgendwie alle wollen mit uns befreundet sein. Und wer von euch irgendwie Facebook benutzt, weiß irgendwie, dass es so, wenn man nicht hinterherkommt, ist so ein Stream sozusagen von Meldungen, pop, pop, pop, irgendwie ist es so zwischen kleinen Kätzchen irgendwie und irgendwelchen politischen Sachen, Zeitungsmeldungen, irgendwie letzte Party, was weiß ich was sozusagen, es ist so ein Wust an Infos. Wenn man aber selber der oder diejenige ist, da, wo man Infos reinstellt, dann macht das Spaß. Und wenn man dann sozusagen, man kriegt ja so das Gefühl irgendwie von, wenn dann diese Like-Buttons und Share-Buttons, das macht auch so ein bisschen, also das machen wir massiv. Das macht auch Spaß, also mir macht das Spaß gerade, so, ich habe das wie gesagt so ein bisschen gelernt und ich finde es ganz toll, weil natürlich ganz viele Kids von uns, aber nicht nur, auch also Nachbarkids irgendwie dabei sind und die das sowieso die ganze Zeit nutzen und eben aber auch trotzdem ältere, also das machen wir, eine Webseite, die sollten sich alle auch mal angucken, die heißt cottiundco.wordpress.com, aber man findet uns auch, wenn man einfach Cotti und Co. googelt. Das sind sozusagen zwei wichtige Standbeine und dann machen wir das klassische Programm eigentlich, Flyer, Aufkleber, Postkarten und sowas, wobei dazu zu sagen wäre, wir haben so ein Motiv gemacht, was sich an diesem Motiv von Milton Glaser anlehnt, also dieser New Yorker Grafikdesigner, ich weiß gar nicht, ob er aus New York kommt, aber er lebt in New York oder ist schon tot, ist zumindest sehr alt. Der hat dieses I Love New York, ne? Und der hat das ja der Stadt geschenkt sozusagen, das ist ja im Prinzip sozusagen das ja, Logo der Stadt New York, wenn man so will, was tausendfach, millionenfach kopiert wurde, I Love ja, alles Mögliche. Und wir haben halt einen I Love Cotti Aufkleber gemacht und auch Buttons. Und wir haben dann am Anfang lange diskutiert, so, aber das wird dann so von den Touristen und das wird dann so ein radikaler Schick und das steht sozusagen für alles. Wir hatten so ein bisschen Angst, dass Leute sozusagen so das einfach nur schick und cool finden, dass es gar nicht mit unserem Kampf verbunden wird. Und jetzt ist es so, dadurch, dass wir so präsent sind, wir hauen da Tausende von diesen Aufklebern raus gerade und alle auf den Demonstrationen ist immer ganz schön, weil alle diese Aufkleber auf ihre Jacken kleben oder T-Shirts so. Also das ist ganz wichtig und was wichtig daran ist, das ist ein positives Zeichen. Also man sagt nicht, also der Cotti ist eh irgendwie so ein Negativ-Sinnbild in der Stadt, so dreckig, Drogen und solche Geschichten und wir sagen nee. Wir mögen das Cotti, ja, und wir finden das auch einen schönen Ort und die Menschen sowieso dort. Also es ist sozusagen so, und da kommt auch der Staatssekretär Efrahim Gothe hat dann schon zweimal gesagt, also ich weiß nicht, ob der an Alzheimer leidet, aber er hat gesagt, ich finde es ganz toll, dass sich da Leute jetzt am Cottbusser Tor engagieren, irgendwie so. Ich meine, Wunder was, da engagieren sich schon seit Jahrzehnten Leute am Cottbusser Tor. Alle von meinen Nachbarn sind da engagiert und machen irgendwelche Dinge, ja, und sei es nur da leben. Also so, also das ist total bescheuert. Also jetzt plötzlich macht man so einen Aufkleber und denkt, ja, ganz toll, ne. Also dieses Logo sozusagen, was wir da rausgeknallt haben, das ist sehr populär. Dann haben wir eine Postkarte, schöne Grüße vom Cottbusser Tor, die ist so ganz bunt, die ist so ein kleines bisschen kitschig und ein kleines bisschen in diesen Reto-Postkartenstil gehalten, also die, wo auch nicht viel draufsteht, nur ganz klein auf der Rückseite steigende Mieten am Cottbusser Tor stoppen. Also, dass man auch nicht sozusagen die Leute immer vollballert mit Inhalten und Informationen. Wir haben zwar zwei sehr ausführliche Flugblätter, da haben wir darauf geachtet, dass sie so geschrieben sind, dass die leicht verständlich sind, also dass sie auch niedrigschwellig sind für Leute, die nicht so gerne Theorietexte lesen. Was eine interessante Frage wäre, die mich persönlich ein bisschen beschäftigt, natürlich ich als Grafik- oder Kommunikationsdesigner, wie ist das mit der Autorenschaft? Also die Sachen, die mein Büro oder ich, oder ja, hauptsächlich bin ich das gerade, der die Sachen gemacht hat, was mich da umtreibt, ist sozusagen, wie funktioniert das eigentlich, wenn man selber die Autorenschaft so weit zurücknimmt, dass es einem fast selber gar nicht mehr gefällt oder denkt, man hat mit Grafikdesign, wie ich es eigentlich betreiben will, gar nichts mehr zu tun. Ja, also ist das verständlich? Also man muss die Sachen so anlegen, dass sie wirklich für alle, was auch immer das ist sozusagen, das gibt es natürlich nicht. Jede Ästhetik hat irgendeine Art von Distinktion, also von Exklusivität in sich. Und das ist die Herausforderung dabei. Also die Sachen, die habt ihr auch alle... Also hat alle dein oder euer Büro gemacht? Ja, genau, genau. Wir machen die und ich meine, ich kenne das so von, wenn wir Politplakate machen, da kommt es recht oft vor, dass wir so, je nachdem wie viel Zeit haben, wir können aber auch mal anderthalb, zwei Monate an so einem Plakat arbeiten und dann werden ungefähr, naja, weiß nicht, 10, 15 Entwürfe gemacht und davon irgendwie jeweils 30 Varianten. Das ist keine Seltenheit. Also man produziert schon ganz schön viel Datenmüll sozusagen und am Ende nimmt man was einem selber persönlich gar nicht am meisten gefällt und wo man selber vielleicht gar nicht am meisten Befriedigung verschafft. Also man ist ja immer mit dem Problem konfrontiert als Kreativarbeiter oder Arbeiterin immer was Neues oder so was ästhetisch, was einen, also ich zumindest, was mich selber beglückt, wo ich was selber, etwas Kleines erfunden habe oder wo ich selber denke, ach, hier bin ich irgendwie so einen kleinen Schritt über mich hinausgewachsen, ja. Und wie geht man dann damit um, dass man solche Entwürfe gemacht hat und am Ende aber zum kommt, nee, das ist eigentlich nur visuelle Selbstbefriedigung, nichts gegen Selbstbefriedigung, das ist wichtig, aber es ist Privatsache. Ja? Und so verstehen wir das auch sozusagen. Und dann tritt man halt irgendwie die tollen Entwürfe in die Tonne und nimmt einen sozusagen, wo wir denken, der ist für das Anliegen und für die Gruppe oder mit dem wir das zusammen machen, ist der das Richtige. Das ist aber nicht unbedingt der Entwurf, den ich persönlich am tollsten finde. Und das ist eine Schwierigkeit, glaube ich, sozusagen. Und ich glaube, es ist aber wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Ja? Und wie geht man mit Bestätigung und Aufmerksamkeit um? Also wobei das jetzt hier bei der Mietergemeinschaft, das ist total egal, ob ich das mache und da ist eh keine Autorenschaft, soll auch nicht drin sein. So, das ist, wäre mir auch unangenehm sozusagen, weil es gibt ganz viel unsichtbare Arbeit und wir als visuelle Gestalter bekommen sowieso immer die Lorbeeren, irgendwie hast du schön gemacht. So, ja? Aber die ganze Hintergrundarbeit irgendwie von organisieren, die Nachtschichten und den Tee einkaufen oder die Plastik- oder Kunststoff-Pappbecher und die kleinen Löffel und so, also all das ist eigentlich eher unsichtbar. Und das, diese Arbeit, auf die sollte eigentlich auch der Augenmerk gelenkt werden. Ich dachte jetzt eben wegen dieser Postkarte, weil ich hatte ich habe so eine kleine Soundcollage gemacht von 2-3 Mal, wie ich am Kotti war und noch mit der Lärmdemo zusammen. Und als Super. Ich die Postkarte gesehen habe, dachte ich, das ist halt sofort auch der Titel für diese Collage, weil ich fand die Postkarte total super. Einfach auch, weil Postkarten können ja auch viele verschiedene Ebenen von Grüßen eigentlich beinhalten. Die müssen ja nicht irgendwie nur so schöne... sozusagen müssen wir nicht eine Sehenswürdigkeit abbilden oder so. Und ich habe eigentlich das eigentlich auch vermisst. Gut, ich schreibe nie Postkarten aus Berlin, aber bei der Postkarte hätte ich irgendwie gedacht, ja, genau, sozusagen. Man kann auch von zu Hause meine Postkarte schreiben, sozusagen. Aber dann irgendwie mit so ganz vielen verschiedenen Ebenen von Grüßen, die eben auch inhaltlicher Art sein können. Ja, das ist lustig, dass du das nochmal so auseinander nimmst irgendwie. Ich erinnere mich nämlich jetzt, wo du es sagst, irgendwie daran, dass wir sehr wohl eine Diskussion hatten, wie politisch diese Postkarte denn sein sollte. Also ich glaube, ein Transparent ist drauf, also wo drauf steht, we love Kotti, we hate Miete. Und dann gab es die Diskussion, ob nochmal sowas draufkommt, nochmal was zweites Politisches. Und ich weiß, ich war noch vehement dagegen. Ich wollte, dass der Regenbogen von meinem Wohnzimmerfenster aus fotografiert drauf ist irgendwie und ein Foto, eine Blume. Und ich fand das viel wichtiger sozusagen, weil die Frage ist ja, wie sich was Politisches transportiert. Oder man will ja, also ich finde das immer in der politischen visuellen Kultur problematisch, dass man immer sozusagen die ausgestreckte Faust gen Himmel irgendwie der Arbeiterbewegung immer noch den Leuten in die Fresse knallen will. Ja? Die Leute sind schlau genug, man degradiert auch ein Publikum sozusagen, wenn man immer mit der Faust ins Auge kommt. Ja? Und ich glaube, dass man ein Angebot machen muss, eine Richtung sozusagen so, hey, wir sind hier am Kotti, wir haben ein Problem mit Mieten, aber wir sind nicht nur Mieter und wir haben nicht nur Probleme, sondern wir sind immer auch ganze Menschen, die auch ganz viele Seiten sind. So. Und das gilt für jeden politischen Protest. Und das ist eine Schwäche von vielen politischen Protesten, dass sie die Politik auf die harten Fakten reduzieren, also auf den politischen Kampf und nicht das Alltagsweltliche in die Proteste, in das politische Projekt mit einschreiben. Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung für Kulturschaffende, da dran zu arbeiten, dass wir einen Begriff von Alltags- und Lebenswelt bekommen. Aber trotzdem durfte der Regenbogen nicht mit. Doch, der Regenbogen ist jetzt drauf. Der ist da drauf. Der ist drauf. Ich habe leider nicht geschafft, welche mitzubringen. Ich hatte was rausgelegt für euch, eigentlich einen ganzen Berg an Infomaterial. Ich musste aber zu Ikea, weil wir vom Büro eine Praktikantin nächste Woche bekommen aus Frankreich. Und ich bin gerade freigestellt vom Büro. Einen herzlichen Gruß an meinen Mitarbeiter Pierre, der mir den Rücken frei hält schon seit 7 Wochen. Das ist mir peinlich, dass es auch jetzt erst kommt. Pierre ist ganz lieb gegrüßt an dieser Stelle und wir müssen unseren Tisch erweitern, damit ihr gut Platz hat und einen Stuhl haben wir für sie gekauft und deswegen muss ich zu Ikea und weil ihr mir gesagt habt, ich muss pünktlich da sein, bin ich dann hier schnell mit der Bahn noch hingekommen irgendwie und meine Freundin ist nach Hause gefahren mit dem ganzen Kram. Genau so war das. Jetzt wisst ihr alles. Jetzt wisst ihr alles, genau. Jetzt wisst ihr alles. Keine Radiosendung hier, es ist ein Big Brother Container. Ja. Außen stehen die Kameras, die Kameras stehen sogar drinnen. Die stehen drinnen, neben uns. Genau. Wir müssen auch, glaube ich, ein bisschen weitermachen. Deswegen verzögert sich das alles, weil man ist auch in so einer Zeitschlaufe wie im Big Brother Container. Aber es macht auch total Spaß. Ich bleib jetzt hier, besetzen wir das Ding hier. Könnt ihr vergessen. Diskussionen eigentlich. Hier, was ist denn das hier überhaupt? wir bleiben alle. Hier muss man auch keine Miete zahlen, hier gibt es super Technik, nette Leute. Du bist der Erste, der die Technik lobt, weil bei dir ist, du bist auch der Erste, bei dem alles funktioniert hat, glaube ich. Also ich habe jetzt nicht alles. Ah, dann bleiben wir jetzt dran. Wir machen jetzt eine Publikumsbefragung. Wenn jetzt keiner anruft im Studio, machen wir einfach weiter. Aber wenn wir dann durch sind, dann spielen wir die Postkarte als Soundcollage, so habe ich das verstanden. Ja. Ich habe sie selber noch gar nicht gehört, neu. So ein bisschen eine Soundcollage. Ist einfach so ein bisschen eine Soundcollage. Hört nicht genau hin. Schreibt lieber selbst Postkarten vom Kotti. Genau, nein, kommt am Samstag zumindest zum Konzert von Christiane Rösinger und Henning Seidelmeier um 19 Uhr am Kottbusser Tor, südlicher Teil, gegenüber vom Südblock. Und am nächsten Samstag dann, also dem darauffolgenden, zur Demo. Ja, aber nicht ohne Kochtöpfe kommen. Und um wie viel Uhr? Um 16 Uhr. Gut, danke Sandy. Wir haben zu danken. Ist ja sehr toll. Hat Spaß gemacht. Danke Sandy und Kotti und Co., die Stellung halten. Tschüss. Und jetzt geht's weiter mit Annas Collage, die ganz nur so ein bisschen Collage eigentlich ist. Eigentlich sind wir noch da, wir gehen einfach nach. Ja, wir machen nur das Mikro aus und unterhalten uns jetzt weiter, während die Collage abläuft. Hat jemand Wasser gebracht, das ist ja lieb. So. Toll. Eine Postkarte, Grüße vom Kottbusser Tor an Roman Schmidt, New York. Mein lieber Roman, es tut sich was am Kottbusser Tor. Das ist die neue Art, die leicht zu verstehen ist. Das Medium der Leute von Menschen für der Menschen von Mensch für Menschen. In der Straße und im Internet. Infopoints veröffentlichen anonyme Ereignisse. Ich habe so eingerissen. Ereignisse. Nur ein Satz braucht man. Damit man das hier fällt in die Mitte, ein Satz, dann kann man es auch noch so lesen. Das war die Idee. Also eine Postkarte mit Grüßen vom Kottbusser Tor an Caro, die in der Jahnstraße wohnt, gleich um die Ecke. Liebste Caro, gerade haben wir uns getroffen. Wenn du Lust hast, dann komm doch am Samstag um 16 Uhr mit mir zur Demo. Bring etwas mit, das Krach macht, in Klammern zum Beispiel Topf und Suppenlöffel. Jetzt habe ich so den Eindruck, jetzt hat erst der Morgen richtig angefangen. Ne? Auf einmal ist es so. Stimmt, aber jetzt ist ja auch die. Kurz, wer jetzt nach Hause geht, hat nicht das Gefühl, dass er zu früh gegangen ist. Nee. Man so eine Anmoderation von dir. Es ist Sonntag, der 24. Juni 2012, 6.20 Uhr am Cottbusser Tor. Es beginnt gleich atmosphärisch. Ja. Ja, kannst du einfach da nehmen oder kannst du Schlägt kaum aus. Wir können es natürlich reinplagen. Ich habe einen Hunger. Ich könnte natürlich noch auf höher stellen. Das ist echt geile Musik fürs Handy, weil es überhaupt kein Handy-Feeling gibt. So, yeah. Ja, ne? Deswegen habe ich das ausgewählt. Genau. Ich will hier jetzt nicht so ein Vibe createn. Ja, aber ich fand es irgendwie, war ein krasser Tag. Also wir haben uns einfach schon vor Ewigkeiten getroffen, haben über alles geredet. Aber das ist ja auch so dieser Modus irgendwie des Durchgemachten. Also dass du das nicht mehr so, dass man es nicht mehr so differenzieren kann und sagt, wann war jetzt nochmal was oder so. Genau, natürlich, weil sich die Verarbeitung ja irgendwie dann in den nächsten Tag trägt. Ja. Aber wenn du die ganze Zeit neue Erfahrungen machst, verarbeitest du gar nichts. Null. Aber ich glaube, ich wechsle jetzt wieder so den Mode of Production. Also ich gehe jetzt wieder so, ich muss jetzt wieder planen und so. Irgendwie, ich weiß auch nicht, ist es dann zu, doch sozusagen zu realistisch. Weißt du, also man hat so wenig Eingriffsmöglichkeiten und dadurch, dass man selber so krass in der Zeit drin hängt. Also es bringt dann ja eigentlich auch letztlich mehr Fun, dann nicht noch darüber hinaus irgendwas produzieren zu müssen oder so. Aber ich, über was hinaus? Über diese Zeit, also diese Zeit jetzt zum Beispiel wach zu bleiben oder so, oder einfach hier zu sein. Das ist schon so viel, dass es dann irgendwie... Reicht irgendwie komplett aus, oder nicht? Haben Sie ein Brot hier? Da liegt, glaube ich, noch ein Stück Kuchen. Genau, da passt das. Ich spreche Englisch. Was ist I was living in Koti a long time, and I know how the high rent is manipulated by politicians and by other forces here. And I know the people, and there is no way I could allow legally. I mean, as long as it's legal, I would do everything I can for people that want to take over the texture of living that was here. Whoever wants to take it over, please note there are people that want to give you pain legally. What's written there? The right of Kuti. Investoren zu Fischfutter. Kotti gehört uns. Kotti. Wohnen ist Menschenrecht. Jeder hat das Recht auf menschenwürdige Unterbringung. Deshalb ist es gegen das Menschenrecht, Mieter mit weniger Einkommen zu vertreiben, indem man die Mieten immer mehr hochsetzt. Beziehungsweise eben dieser Spekulation mit Wohnraum freien Lauf lässt. Mikroscheu! Ja, gut, große Coupé. Alle. Elite. Kote gehört uns. Da steht Fulda Weichsel drauf oder Fulda Straße und Weichselplatz. Und das ist eine Mieterinneninitiative bzw. Hausgemeinschaft, die sich gegen energetische Modernisierungen wehrt und Mieterhöhungen bis zu 89%. Viele Leute sind verklagt, dulden aber nicht. Und die Mieter versuchen halt, sich gegen dieses legale Mittel der Mieterhöhung durch Sanierungen zur Wehr zu setzen, auch relativ erfolgreich. Da sie eine Hausgemeinschaft gebildet haben, ist es für die Vermieter nicht so einfach, das durchzusetzen. Es gibt einen interessanten Blog dazu, Fulda Weichsel. Und da steht drauf, Fulda Straße 31 zu teuer. Bitte? Fulda Straße 31 zu teuer. Das heißt ja, dass alle Wohnorte zu teuer werden. Unsere Idee ist mit den Straßenschildern, dass viele Leute solche Straßenschilder machen, wo sie von Mieterhöhungen bedroht sind und sich das zeigen, dass sie damit nicht einverstanden sind. €4 pro Quadratmeter. 4 Euro pro Meter. 4 Euro. Aber sagen es andere Leute 10 Euro in Miete. Ich will Miete stoppen. Hier ist mal sehr, sehr teuer, Miete. Radio 226, 226, La Radio de la Culture Visuelle.